Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich geb mich hin dem freien Triebe, mit dem ich wohn geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so sehr gewogen, und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe sanft und stark gezogen, neigt sich mein alles auch zu dir. Du treue Liebe, gutes Wesen, du hast mich, ich hab dich erlesen. Ich fühlst, du bist, ich muss dich haben, ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Leben ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen seligen Zügen. Dein ewig ist mein Herz und Leben, Erlöser, du mein einzig Gut. Du hast für mich dich hingegeben, zum Heil durch dein Erlösungsblut. Du Heil des schweren, tiefen Falles, für dich ist ewig Herz und alles. O Jesus, dass dein Name bliebe, im Geist mir drück ihn tief hinein. Lass deine süße Jesus-Liebe in Herz und Sinn gepräget sein. In Wort und Werk, in allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu